Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Es ist schon wieder so viel passiert im Internet. Ja. Ich dachte, du sagst, es ist schon wieder so heiß. Es ist schon wieder das auch. Obwohl es so heiß ist, ist so viel passiert. Was machen die Leute den ganzen Tag? Sind trotzdem immer noch auf Twitter und YouTube unterwegs. Ich glaube, sehr viele Gehirne schmelzen gerade durch. Das haben wir diese Woche gesehen, unter anderem bei Tanzverbot. Wobei man da sich fragen muss, gibt es da überhaupt was noch schmelzen kann? Wir haben aber auch wieder Politiker, aber auch ganz viele Influencer, beziehungsweise gar nicht die Influencer, sondern eher die Zeitungen, die sich gerade an Influencern oder an dem Influencertum, am Influencer-Marketing abwirtschaften in großem Stile. Ja, musst du ja. Tschernobyl war gerade zum Beispiel letzte Woche noch hier bei uns beworben. Kurz darauf, großer Skandal. Alle Influencer der Welt sind nämlich gleichzeitig nach Tschernobyl gereist und unter anderem Magazine wie Watson.de haben das aufgedeckt. Nur wissen wir noch mal mehr. Das gibt's jetzt gleich hier bei den Lästerschwestern. Und es ist, die Lästerschwestern sind jetzt auch der einzige Podcast der Welt mit dem besten Outro. Wir haben letzte Woche wahnsinnig viele Es gab Beschwerden, dass die Leute immer, gerade wenn man so auf Autoplay den Podcast hört, dass man quasi fließend quasi vom Ende direkt in den nächsten Podcast übergeht. Das war unser Ziel. Das wirst du aber, also wir wollten, dass die Leute nicht merken, dass sie plötzlich 60 Stunden am Stück hören und haben deswegen extra kein Outro. Wir hatten am Anfang ein Outro. In den ersten Folgen gab es ein Outro. Das Ding ist nur, wir haben das halt auch in der Statistik gesehen. Man sieht ja heutzutage alles durch die Analytics. Und das Outro hat sich natürlich keiner angehört, weil sobald das Outro aufhört, schalten die Leute ab. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir eigentlich kein Outro, weil die Leute schalten ja sowieso ab. Anscheinend ist es für Leute mit Autoplay ein Problem, deswegen haben wir jetzt wieder eins. Ob es wohl wirklich jemanden gibt, der Auto gefahren ist oder Fahrstuhl gefahren ist und dann irgendwie nach 94 Stunden dachte, was, Miguel Pablo hat schon wieder einen Nervenzusammenbruch? Das ist ja krass. Also die Jungs, heute haben sie aber viel zu sagen. Anscheinend ist das Leuten so passiert, sonst wären die Beschwerden nicht da. Im Fahrstuhl verhungert, weil die Lästerschwestern kein Auto haben. Das haben wir jetzt geändert, haben wir jetzt heute hinten dran. Aber jetzt erstmal die richtigen Themen. Robin, womit fangen wir diese Woche an? Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Tschernobyl. Ja. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, die Serie ist ein Riesenhit. Teilweise in Amerika sogar für HBO ein größerer Hit als Game of Thrones. Also da gab's von den Ratings oder von den Zahlen, ja? Ich glaube tatsächlich sogar auch von den Aufrufzahlen, was Streaming angeht und so weiter, haben die teilweise eigene Rekorde da geschlagen. Also ganz skurril, wie diese Serie durch die Decke gegangen ist. So skurril. Ich habe mir gerade noch mal sagen lassen, das ist die letzte Folge, die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ich bin auch erst bei Folge 4 gerade. Ja, und die letzte Folge wurde mir gerade eben gesagt, sei wohl die beste Folge. Mm. Also die will ich mir dann auch noch mal anschauen. Ich bin sehr gespannt. Und gespannt waren auch ganz viele Influencer offenbar. Wie Tschernobyl denn aussieht. Es gab eine Masse an Artikeln von so gut wie jedem Online-Magazin. Ich habe das dann auch tatsächlich gegoogelt und habe wirklich von so gut wie jedem Magazin, also von hier Stern, Watson, all diese ganzen. Ich bin sogar am Hauptbahnhof. Ich habe dir noch einen Screenshot geschickt. An diesen Ströer-Werbetafeln. Genau, Watson gehört ja zu Ströer. Und da stand groß, Influencer-Boom auf Tschernobyl. Jetzt reisen sie alle nach Tschernobyl. Ja. Und der Macher, also der Creator, von dem wir letzte Woche auch gesprochen hatten, der hat sich wohl öffentlich dagegen ausgesprochen, hat gesagt, so, er findet das eine absolute Frechheit, dass Influencer jetzt Klicks und Kohle machen mit dem Leid, das da mal passiert ist. Stellt sich raus, ja. Aber Robin Blase, Investigativjournalist Robin Blase. Ja, Inspektor Gadget, aka Robin Blase. Ich dachte tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch, bin ich wirklich der Einzige, dem das aufgefallen ist und der Einzige, der da jetzt mal hinterher recherchiert? Stimmt nicht. Es hatte tatsächlich auch The Atlantic, hat mir dann jemand auf Twitter geschickt, hatte das tatsächlich auch schon recherchiert. Und Philip DeFranco hat dann auch ein Story-Ding dazu gemacht. Ja. Also ich habe es dann auch mehrfach noch mal korrigiert gesehen. Sherlock Holmes. Wie findest du den? Okay, wir machen weiter. Erzähl mal. Weil ich habe dann nämlich mal geguckt, das kann doch nicht sein. Also, weil welche Influencer, gerade Instagram-Influencer, sind denn so schnell, dass sie auf so einen Hype aufspringen und sagen, ich fahre jetzt mal schnell rüber von Amerika oder England oder was weiß ich, dahin und fotografiere mich am Reaktor oder sowas. Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Und vor allem Influencer, aber ich habe jetzt irgendwie keinen von denen erkannt. Was sind denn das für Influencer? Und der Bayerische Rundfunk, also öffentlich-rechtliches Fernsehen, hat auch so ein Ding gemacht. Und die haben sich auch die Mühe gemacht, wirklich jeden einzelnen Post mit Instagram-Handle in so eine Liste einzutragen. Und dann habe ich einfach mal all diese Handles gegoogelt bei Instagram, gesucht bei Instagram, und habe halt Accounts gefunden mit 900 Followern, 1000 Followern, 2000 Followern. Also das waren alle keine Influencer. Es ist, sondern halt die Frage, es ist halt immer die Frage, die, wann greift das, ne, ich werde das ja immer wieder gefragt, so, wann bin ich eigentlich Influencer? Bist du schon ab 2 Leuten ein Influencer? Bist du es ab 1000? Also nach 10.000? Meine Definition, so wie ich das Wort nutze, ist klar, es gibt dann auch so Leute, die sagen, okay, es gibt ja auch Mikro-Influencer und Nano-Influencer, die man dann auch dazu bucht, die kriegen dann 10 Euro und dafür posten die was und die influencen ja auch ihren Freundeskreis. Ja, aber wenn ich von Influencern und so auch wie diese Headline ja auch gemeint ist, ja, sonst hätten die ja gesagt Instagram-User, sie haben Influencer gesagt. Da und meinen die Leute, davon aus, dass die davon leben. Dass ja. Dagi Bee und Julienko da hingehen, um sich mit grünen Schleim in Pripyat einzureiben. Und ja, genau. Das ist, also für mich ist auf jeden Fall Influencer in dem Moment als Synonym für Prominente genutzt worden oder zumindest für Leute. Julian, mein Gesicht glüht so komisch. Ob das von meinem Schaum kommt? Leute, die in sorry. Wir dürfen nicht lachen, das ist eine ganz krasse Tragödie. Ich glaube, gerade wenn man diese Serie gesehen hat. Das jetzt lass mir doch auch mal ein bisschen Spaß. Ja, ich will mal, ja. Tut mir leid. Ich entschuldige mich hiermit in einer Form bei Dagi Bee und Jalon, Julian, Entschuldigung. Ja, und den Opfern von Tschernobyl. Ja. Aber, also auf jeden Fall. Nach jeder Art der Definition, die ich für sinnvoll in dem Kontext halte, waren das keine Influencer. Bis auf 2, die ich gefunden habe. Einer hatte 10.000 Follower. Ich finde, das ist schon so ein Punkt, wo das vielleicht so sein kann. Und einer, die hatte 300.000. Das war auch die ganz oft gezeigt wurde. Und dann bin ich halt auf deren Accounts gegangen, hab mal geguckt. Stellt sich raus, der Typ mit den 10.000 Followern kommt halt aus der Ukraine und ist so ein Urban Explorer und macht das schon seit Jahren. Ja. Und das sind keine neuen Posts, die irgendwie entstanden sind durch die Serie. Der postet jede Woche irgendwas davon. Und die andere Der hatte Stories, die 3 Jahre zurück gingen. Fotos und so weiter, ja. Und die andere, Julia Bäsler oder so hieß sie, glaube ich, 300.000 Follower, ja, stellt sich raus, die ist zusammen mit einem Ingenieur, der da gearbeitet hat oder aus Arbeitsgründen da rein durfte, auch in Bereiche, die man normalerweise als Tourist auch nicht reinkommt, und hat das in ihren Posts auch so dokumentiert. Und man konnte anhand ihrer Story sehen, die hat es als Story-Highlight gespeichert, dass sie da schon von vor einem Jahr diese Stories gepostet hat. Das heißt, da hat niemand in irgendeiner Form das recherchiert, sondern die haben einfach diese Headline gesehen. Und ich habe das dann auch zurückverfolgt. Die Herkunft war ein Tweet. Ein Typ hat diese Bilder gesucht. Der hat halt einfach, keine Ahnung, Tschernobyl oder Pripyat als Ort eingegeben, hat gesucht, geguckt, welche Bilder da kommen, hat die einfach als Collage auf Twitter hochgeladen. Und dann ist das halt ein paar Mal geteilt worden. Irgendwie Journalisten haben das aufgegriffen. Und dann hat sich das verbreitet wie so ein Lauffeuer. Aber niemand in dieser ganzen Kette nach diesem ersten Typ hat sich anscheinend die Mühe gemacht, bis auf dann irgendwann The Atlantic. Und Sherlock Holmes. Mal zu checken, ob das wirklich stimmt, was da behauptet wird. Und das finde ich halt so krass. Also da wird direkt so sagen, ja, Influencer sind alle scheiße, lass mal direkt einen Artikel drüber schreiben, aber nicht die Mühe machen zu denken. Das Geilste war ja dann sogar bei Watson.de, dass die diese Accounts alle embedded haben. Also du konntest dann, das fand ich ein ganz cooles Feature eigentlich, du konntest dann direkt durch deren Instagram-Feeds innerhalb der Webseite scrollen. Mhm. Was aber natürlich auch sieht, dass du deren Followerzahlen dann auch da angezeigt bekommst. Ja. Das heißt, der Redakteur, der das da verfasst hat, muss ja gesehen haben, dass das alles kleine Accounts waren. Oder und hat das trotzdem gepostet. Jahre zurückliegt, ja. Seit wir das gepostet haben. Also ich glaube, es gab eine von diesen Influencern, in Anführungszeichen, die hatte schon Bilder aus Tschernobyl oder Pripyat geteilt, 3 Monate bevor die Sendung überhaupt gestartet ist. Also da gab es diesen Tschernobyl-Hype noch gar nicht. Da ist die schon vor Ort gewesen. Ich finde es aber gerade, wir haben das ja immer wieder, wir haben es in der alten Presse ja sowieso, also sich über Influencer auszulassen. Ich war gerade, also ich glaube, das Problem ist, dass durch Rezo jetzt ganz viele Zeitungsleser endlich wissen, was YouTube ist. Die FAZ hat ja auch so einen Artikel jetzt rausgehauen, wo sie quasi YouTube entdeckt hat und auch die 100 relevanten YouTuber. Die 26 oder sowas, die man kennen muss oder so. Genau, diese 26 YouTuber muss man kennen. Unter anderem Drachenlord war da dabei. Ja, auch, und ganz skurril. Herr Newstime war unter anderem dabei. Also sehr, und Rebecca Wing und Lidiro, also so eine ganz komische ganz strange Auswahl. Mission. Aber natürlich halt auch dann auch Leute, die man auf jeden Fall kennen muss, wie Julian Bam und Bibi und so weiter, aber auch dann nach unten hin so eine seltsame Auswahl. Es wirkt irgendwie so wie Ultralativ waren dabei, die übrigens Good News einen Grimme-Preis, Grimme Online Award gewonnen die haben. Das Ding gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Wir hatten hier auch Wir haben leider unser Klatsch-Ding nicht an. Und die Tintcorn hat auch gewonnen. Ja, auch da bin ich stolz, dass sie das gemacht haben. Also richtig, richtig cool. Viele, viele Sachen, die da gewonnen haben. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ich war jetzt gerade bei Felix von der Laden, haben da gedreht für den Kinderkanal. Und Dena, genau. Und der war neulich in der Passauer Zeitung und er hatte mir das da gerade gezeigt. Der war sogar auf der Titelseite. Ja. Mit folgender News. Achtung. YouTube-Star isst in Passauer Restaurant. Auf der Titelseite. Oh wei. Also, da muss ja, was passiert in Passauer sonst so? Das waren mehrere Absätze Artikel, wo darüber geredet wurde, dass er da war. Und er hat mir dann einen Satz aus dem Artikel gezeigt. In dem Artikel stand, Felix von der Laden ist mit über 3 Millionen Abonnenten sogar noch bekannter als Rezo. Okay. Also noch schnell einen Rezo. Rezo ist jetzt das Maß aller Dinge. Wollen wir auf der Tour in Köln Rezo einfach als Gast einladen? Rezo, wenn du zuhörst, du bist herzlich eingeladen. Ist hier mit eingeladen. Dann haben wir auch, jeder will ihn gerade. Böhmermann hatte ihn. Warum nicht auch wir? Aber ich würde echt gerne mit ihm drüber reden, wie er sich fühlt und wie sich das anfühlt. Also Rezo, falls du zuhörst. Ja, komm gerne vorbei. Wobei, ich glaube, unsere Tour ist im Oktober. Da, aber dann ist ja auch genug Zeit vergangen, ja, das dass er wirklich das Ganze so mit genug Abstand. Oder er hat das nächste Zerstörungsvideo dann hochgeladen. Ja. Rezo zerstört Passau zum Beispiel, wäre eine Option. ja. Ich habe diese Woche in meinem Social Media Feed einen Artikel gesehen. Da wurde berichtet, dass Influencer, die sind nicht nur scheiße, weil sie nach Tschernobyl fahren, sondern die sind auch scheiße, weil sie Outfits kaufen und dann ein Foto für Instagram machen, für ihr Outfit of Today, Hashtag OOTD. Ja, mhm. Habe ich lange gebraucht. Ich dachte immer, es wäre ein Halo-Spiel. Aber nein, es ist das Outfit of the Day. Und dann bringen die Klamotten zurück. Stand da so in dem Artikel. Ich dachte auch so, hui, das klingt jetzt aber ein interessanter Vorwurf. Wie habt ihr den denn erhoben? Hat irgendwie, die haben so eine Umfrage unter Einkäufern, gab es wohl. Und ja, aber weißt du von wem? Von der Kreditkarte, von Barclaykarte. Und das ist so ein typisches Ding, das ja zum Beispiel Pornhub sehr erfolgreich macht. Pornhub ist ganz bekannt dafür, jedes Mal, wenn irgendwie ein großes Spiel oder ein großer Film rauskommt oder Game of Thrones oder irgendwie sowas, dann posten die so Pressemitteilungen. Unser Traffic ist um 50% runtergegangen, als Fallout 4 rausgekommen ist. Ich glaube, damals hatten wir bei Nerdscope uns genau über diese News mit Lexi Rox damals einen lustigen Einspieler überlegt. Und das machen die regelmäßig. Und das wird regelmäßig dann weltweit von jeder, von jedem Online-Magazin, die wieder nichts zu tun haben, außer solche News zu verbreiten, genommen. Und das ist natürlich Content-Marketing. Ja. Also die nutzen das, um Werbung zu machen für ihre Plattform, indem sie halt irgendwelche vielleicht auch gar nicht echt erhobenen Zahlen rausschmeißen. Das wäre vermutlich. Und wenn so eine Kreditkarte sagt, so, oh, hier, guck mal, Influencer kaufen mit unserer Kreditkarte ihre Kleidung und schicken die zurück und können die ganz einfach zurückschicken, weil sie sie per Kreditkarte gekauft haben und Käuferschutz und sie was haben eine ganz, sie haben eine ganz konkrete Zahl, ich glaube, 17% aller Käufer hätten das angegeben. Aber wie, also auch, wie fragst du das? Also gehst du hin und sagst so, ja, haben sie schon mal ein Kleidungsstück gekauft und dann aber, nachdem sie das Outfit of the Day-Foto für Instagram gemacht haben, das sofort wieder zurückgegeben? Ja, das passiert mir ständig. Also willst du mir auch sagen, dass 17% aller Menschen die Outfit of the Day Posts machen. Ich wusste bis neulich nicht mal, was diese Buchstabenkombination heißt. Was noch skurriler war, und das ist ein Punkt, auf den ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, dieser Artikel ist von letztem Jahr. Mhm. Also diese ganze alte News eigentlich. Die Erhebung und auch der Artikel, aber wurde jetzt innerhalb, weil diese Woche so viele Influencer-Themen, weil das gerade einfach Sache ist und Masche ist. Dann grabt das, wie hebt das der Empfehlungsalgorithmus wieder aus. Das ist so wie bei The Wise, wenn du denen folgst, oder Vox machen das auch ganz gerne, ihre erfolgreichsten Themen, und das ist bei The Wise üblicher was, irgendwas mit Scheidenausfluss und Sex im Allgemeinen, diese Artikel findest du alle 2 Wochen wieder auf der Startseite. Mit Vergnügen, so ein Berliner Blog macht das auch immer wieder, irgendeinen Bericht aus dem Darkroom vom Berghain, findest du seit 5 Jahren immer wieder regelmäßig alle 2 Wochen bei denen im Social Media Feed. Habe ich jetzt gerade neulich gesehen bei der GameStar. Da kam ein Artikel, das sind die besten Ersatz-Action-RPGs für Diablo 4. Das Ding ist, ich dachte so, ach krass, cool, gibt's neue Action-RPGs? Das ist eins meiner Lieblingsgenres. Lass ich mal durchlesen. Ich dachte mir so, dieser Artikel kommt mir noch bekannt vor. Mhm. Habe ich dann mal geguckt in den Kommentaren, alle Leute so, ey, ist das nicht genau derselbe Artikel, den ihr zu BlizzCon, als Diablo 4 nicht rauskam, schon mal gepostet habt und davor das Jahr vorher auch schon, als das nicht angekündigt wurde? Also es ist halt so ein Ding, klar, du musst halt als Journalist heutzutage, musst du halt eigentlich nur Content machen, damit du irgendwie deine Klicks auf die Werbung erzeugst. Ich hatte das bei der GameStar ähnlich auch. Ich hatte, weil deren Mühlen mahlen ja gar nicht mal so langsam, sondern es ist auf der E3 wurde ein neues Lego-Spiel angekündigt. Und daraufhin haben sie jetzt gestern eine News gepostet. Die E3 ist jetzt auch schon die größte Spielemesse der Welt, für alle, die es nicht wissen. Und die ist seit über einer Woche vorbei. Gestern kam diese News-Meldung bei denen im Social-Media-Feed und darunter die Leute, ja, aber es geht nämlich um Lego Star Wars. Es gibt ein neues Lego Star Wars und da werden auch die alten Episoden nochmal aufgegriffen. Nun gab es die aber schon, es gibt schon 4 Spiele zu Star Wars von Lego. Und die Leute darunter, ja, aber ist denn das jetzt dasselbe? Was wird denn da neu gemacht? Wird überhaupt was neu gemacht? Ich stehe im Dunklen. Das Ding ist, seit über einer Woche sind all diese Fakten schon bekannt. Nur in der News von der GameStar steht das nicht drin. Dann habe ich mal geguckt, habe ich gedacht, sind die blöde? Haben die das nicht mitbekommen? Habe in die News geklickt. Diese News ist auch schon eine Woche alt. Nur posten die jetzt alles nachträglich, weil diese Social-Media-Leute einfach diese Sachen wieder ausgraben und kommen quasi mit alten Sachen. Infos, die quasi noch nicht ergänzt wurden durch die neuen Informationen. Ergänzt wurden. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt an irgendeiner Stelle ergänzt wurden, aber die Leute werden mit Sachen gefüttert, die eine Woche alt sind, damit man irgendwie diesen Content-Fluss da behalten kann. Und die bleiben aber blöde. Also darunter waren alle, auch diese Fragen wurden vom Social-Media-Team daraufhin nicht weiter beantwortet. Ja. Da müssen sich die Leute dann zum Teil selber irgendwie informieren. Das finde ich irgendwie eine ganz komische Masche, wohin sich dieses Social-Media-Management entwickelt hat. Aber wir bleiben mal wieder bei Influencer-Marketing. Es gibt nämlich noch eine Story, die auch, weil halt Influencer ist halt gerade das Passwort, was du irgendwie in jeden Artikel mit reinpacken musst. Deswegen wird das dann auch, sobald es eine Story gibt, das wird ja dann auch über die ganzen, ne, wird dann wahrscheinlich bei dpa oder Reuters oder sowas reingepackt und dann kann das einfach jede Redaktion 1:1 den Text kopieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Bis auf Sherlock Holmes. Ja, eine andere Story, die ich dann sogar auch auf Englisch gefunden habe. Es ist eine deutsche Story, geht um deutsche Influencer und die wurde dann auch international aufgegriffen. Du musstest nur den Namen von den beiden suchen und es geht um zwei Instagram-Influencer. Du hast ihren Instagram-Account bei der Google-Suche nicht mehr gefunden, weil über 3 Seiten erstmal international jedes Magazin diesen Artikel im identischen Wortlaut, nichts dran geändert, gepostet haben, auch ohne selber mal irgendwie zu verlinken oder so. Da war noch nichts. Also ich habe dann gesagt, wo ist denn der Instagram-Account? Du konntest ihn gar nicht finden, weil keiner der Artikel sich die Mühe gemacht hat, überhaupt die mal zu suchen, zu verlinken und so weiter, muss ich dann wieder alles selber machen, weil die Leute, die diese Artikel schreiben, diese Arbeit nicht machen. Und zwar, es geht hier um Another Beautiful Day. Das ist ein Instagram-Account, hatte zu dem Zeitpunkt, als diese Story passiert ist, ungefähr 35.000 Abonnenten, scheint denen viel genutzt zu haben, dass sie so einen Medienrummel bekommen haben, weil jetzt sind sie schon irgendwie bei 45.000, also guten Drittel zugelegt fast. Können wir hier nicht mal einen Skandal irgendwie lostreten? Ja, auf Instagram müssen wir es machen, damit wir Follower kriegen. Folgt uns auf Instagram. Ja, aber wir haben ja keinen Lester-Schwestern-Account. Außerdem musst du 2 Accounts folgen. Ja, auf jeden Fall, was wollten diese beiden machen? Das sind so zwei junge Menschen. Der eine ist, glaube ich, Tattoo-Model. Die leben einfach ein wunderschönes Instagram-Leben. Reiseleben, ne? Genau. Und sie wollten jetzt mehr reisen, David. Und zwar nach Afrika mit dem Tandem fahren. Und das kostet natürlich Geld. Ne? Tandem musst du kaufen, brauchst eine SIM-Karte. U-Boot musst du kaufen. U-Boot, damit du durchs Mittelmeer fahren kannst. Tandem-U-Boot. Hey, ich glaube, wir sind im Marianengraben. Ich habe ganz schön Druck auf dem Kopf. Oder wir sind in Tschernobyl gelandet. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder das gemacht. Das ist ja ganz, ganz verfahren. Denn die wollen einfach nach Süden, nach Afrika fahren, dann mit dem Tandem rumfahren. Das kostet Geld. Und da haben sie sich gedacht, wir haben noch viele Fans. Die wollen doch bestimmt unseren Urlaub bezahlen. Lass mal eine GoFundMe-Kampagne machen, wo wir sagen, wir hätten gerne über 10.000 Euro, um das bezahlen zu können, damit wir in Urlaub fahren können. Das ist gut. Ja, das klingt nach einer Idee, wo sie sich vorher null Gedanken drüber gemacht haben. Und das ist ja genau das, was halt aufgegriffen wurde, denn dann haben... Ich bin Fortnite-Zocker und ich würde eigentlich gerne noch ein anderes Spiel zocken, aber ich habe keinen Bock, 60 Euro auszugeben dafür. Kann mir das jemand kaufen, bitte? Also das Ding ist, da kam dann noch raus, dass wohl die Frau von den beiden, also ein Mann und eine Frau, dass deren Mutter wohl 2 Jobs arbeitet, um ihrer Tochter diesen Lifestyle zu ermöglichen. während sie wohl nicht arbeitet. Das wurde so behauptet. Ja, ich weiß auch, nicht, wenn sie reist. Weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich ist das so, dass die Mutter quasi, ne, es ist halt, vielleicht sehen die das inzwischen tatsächlich schon so als Investition. So, ich, okay, Kind, ich arbeite jetzt richtig viel, damit du die Zeit hast, geile Instagram-Posts zu machen, dann wirst du bekannt und dann kannst du uns beiden eine Villa kaufen. Wir gehen beide in Rente, weil du so reich durch deine ganzen Instagram-Follower bist. Vielleicht sehen das heutzutage Leute wirklich als Strategie. Ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Leute auf Patreon oder wie auch immer sagen so, ey, ich würde euch gerne mehr Content bieten. Das ist nämlich jetzt genau der Twist, den ich nämlich hätte. Ich muss sagen, die haben es sehr ungünstig formuliert. Eben, das ist eine, wenn du sagst, so, ich will gerne so, in der Sonne tanken, das klingt deutlich schlechter, als zu sagen, ey, wir würden euch gerne mehr coole Bilder ermöglichen. Genau, wenn sie gesagt hätten, pass auf, wir wollen diesen Instagram-Account umändern in einen Account, der euch Afrika auf eine coole Art und Weise zeigt, indem wir mit dem Tandem runterfahren, wir machen geile Stories, wir machen geile Bilder, wir sind beide Journalisten, die hier mit Fotoreportage, die ermöglicht uns das durch Patreon, da kriegt ihr Zugang zu geil, oder GoFundMe war es ja in dem Fall, kriegt ihr Zugang zu geilen Behind-the-Scenes-Sachen aus Afrika, die man so nicht sieht, und wir geben uns da wirklich Mühe und versuchen, was Geiles auf die Beine zu stellen, dafür brauchen wir euren Support. Das ist ganz anderes, als zu sagen, yo, wir wollen voll gerne unseren Life so ein bisschen upcyclen, indem wir mit einem Tandem voll Speed durch Afrika cruisen und dabei so die Sonne, ne, also ich hab den genauen Post jetzt nicht. Ich glaube, es klang so. Der ist auf Englisch, aber das, ja, ungefähr genau so war's. Ja, also dafür haben sie dann ein bisschen Ärger bekommen. Da verständlicherweise, aber wie gesagt, diesen Kontext, dass es ja auch irgendwie Content daraus gibt und so weiter, den hat natürlich auch irgendwie dann keiner aufgegriffen. Also wenn ihr diese Woche irgendeine Zeitung aufschlagt oder bei Social-Media-Plattformen guckt, was kann ich denn da wieder finden, was haben meine Freunde so gepostet, und dazwischen einen Artikel findet, in dem es steht, Influencer haben irgendwas gemacht, die Weltmeere leer gefischt, dann sagt uns Bescheid, gerne bei Reddit auch. ist immer wieder schön, dazu lesen, was die Influencer alles gerade so kaputt gemacht haben. Machen wir kurz mal den Schwenker rüber zur Politik, denn auch da hat sich diese Woche wieder die Social-Media-Teams oder die nicht vorhandenen Social-Media-Teams von Politikern gedacht, lass doch noch mehr Material für die Lästerschwestern produzieren. Es gibt noch nicht genug, ich glaube, darum geht's. Sachen, über die man sich aufregen kann. Es gibt eine extra Content-Unit im Europaparlament, also sich nur um die Lästerschwestern kümmert. So langsam, wir haben ja nachher auch noch mit Nesquik hier so ein großes Unternehmen dabei. Also gefühlt sind die Social-Media-Teams weltweit gerade involviert da drin, uns so viel Content wie möglich zu liefern. Das ist wirklich krass. Also wir haben das ja hier öfter schon gesagt. So, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, haben wir Angst gehabt, dass uns nach Folge 2 die Themen ausgehen. und inzwischen ist es so, jeder postet irgendwelchen Scheiß auf Social Media jede Woche. Und wir haben so viel Content, wir müssen Sachen streichen, weil sonst wird der Podcast zu voll. Diese Woche trifft es mal die Grünen. Denn als Rezo zu Gast war bei Böhmermann, war ja tatsächlich der sogar noch krassere Beitrag in dieser Folge eigentlich sein Beitrag zum Thema Homöopathie. Der hat größere Wellen geschlagen, finde ich, als das Interview mit Wieso. Nicht, weil das Interview nicht gut war, aber einfach nur, weil es hat sich irgendwie mehr verbreitet. Und in diesem Beitrag geht es halt darum, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Dem möchte aber gerne eine Grünen-Politikerin, die sitzt wohl im Europaparlament, die möchte dem widersprechen. Brigitte Raab heißt die. Die hat nämlich Folgendes erkannt. Homöopathie ist super, denn es gibt keine Nebenwirkungen, es gibt keine Tierversuche und es gibt auch keine Arzneimittelrückstände im Wasser. Warum denn? Ja, weil da kein Wirkstoff drin ist. Deswegen musst du ihn auch nicht testen und es gibt auch keine Nebenwirkungen. Und es gibt auch, also, was ist das für ein Argument? So, hey, wenn du die ganze Medizin weglässt, dann musst du sie auch nicht testen. Ja, no shit, aber das macht's. Und gerade aus dem Grund ist es doch keine Medizin. Und die sitzt im Parlament und die hat einen richtigen Shitstorm für geändert. Die hat dabei auch noch so ein Video retweetet von so einem Homöopathen, der darauf reagiert, also auf Böhmermann reagiert hat. Und das ist so weird, dieses Video. Es ist so Also, warum kannst du als Politiker, was fällt, warum? Warum retweetest du sowas und postest dann so einen dummen Text dazu? Du machst, also gerade jetzt, wo die Grünen ja auch wirklich, die Grünen haben ja gerade den Aufschwung. Den Ball auf der Seite des Spielfeldes, da, der ist ja schon hinterm gegnerischen Tor. Die haben quasi Mila-Superstar, die alle Sachen nach oben pritscht. Und dann hingehen und sagen so, aber jetzt lass doch mal uns selber auch noch mal ein bisschen scheiße. Warum machen wir nicht auch mal einen dummen Post? Lass mal loslegen. Was die CDU kann, so, können wir auch. Ich meine, tatsächlich, das hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, hier, was das Schalobo da getweetet hatte, zu zum Vorsitzenden der Grünen, der sich ja von Twitter verabschiedet hat, nachdem der so einen Videoskandal hatte. Und dann meinte Sascha Lobo, ja, guck mal hier, damals haben alle gesagt, das wird ihm auf die Füße fallen. Und jetzt ist er tatsächlich derjenige, der in der direkten Wahl sozusagen in den Umfragen angeblich derjenige ist, den Deutsche am ehesten zum Bundeskanzler wählen würden. Und der ist den gar nicht... Robert Habeck? Ja. Und der ist gar nicht auf Twitter in mehr. Vielleicht, also jeder Politiker, dem seine Karriere irgendwas wert ist, sollte vielleicht auch überlegen, einfach Social Media zu löschen, wenn man sich nicht irgendwie vorher Gedanken macht, was man tweetet. Das ist wirklich krass. Axel Voss übrigens ist auch wieder zurückgekommen letzte Woche. Hat sich mit Julia Reda angelegt, obwohl die schon gar nicht mehr Politik macht. Genau, Axel Voss war ja der Zuständige bei Artikel 13, beziehungsweise der gesamten Urheberrechtsdirektive. Julia Reda in der Piratenpartei ist ja jetzt da ausgetreten und auch nicht mehr Teil des Europäischen Parlaments. Axel Voss schon. Julia Reda ist gegangen aus der Politik, um am MIT zu studieren, also in Amerika, an einer sehr renommierten Universität. Und Das ist nicht der Grund gewesen, weshalb sie gegangen ist. Aber ich glaube auch. Also nicht, dass sie aus der Partei ausgetreten ist, aber dass sie sozusagen, ich glaube, sie hatte sich schon vorher entschieden, dass sie da noch einen Master oder was auch immer das ist, machen möchte. Und gleichzeitig ist sie aber jetzt in Harvard auch Teil von so einer Fellowship, also so eine Research-Gruppe, ne, wo sich halt Leute zusammentun und gemeinsam versuchen, Wissen und Dinge, Policy, Lobbyismus, den einen Ring ins hervorzubringen. Den Schicksalsberg zu tragen. Genau, und dem geht es halt auch um Bildung im Bereich Medien und so weiter. Das hat Axel Voss verbreitet, nämlich eine Verschwörungstheorie, dass diese Position bei dieser Fellowship in Harvard ja ein Payoff von Google wäre, um sie dafür zu bezahlen, dass sie... Boah, haben die keine anderen Argumente, Alter? Das ist immer hat jemand irgendjemanden bezahlt. Vor allem bei der, ja, die ja in der Piratenpartei ist. Also meinst du wirklich so, die Piratenpartei war ja schon immer gegen Urheberrecht, für Urheberrecht, ja, so in dieser Form, solange Google sie nicht bezahlt hätte. Dann hat die Piratenpartei plötzlich die Meinung geändert und gesagt, oh, nee, Internet, das wollen wir doch ein bisschen anders haben. Also was ist das für ein dumm, also ja. Ich glaube, das ist die einzige Argumentationsgrundlage, die da irgendwie bei der CDU generell jetzt auch in den anderen Debatten kam. Du wurdest doch gekauft, jetzt dieses Ding, was wir ja letzte Woche bei Rezo hatten, der muss von Ströer, von DiviMove oder von... Nee, ui, da kann ich auch noch was erzählen. Da war ich hier gerade bei einem Panel. Ich war bei so einem Event und da waren Journalisten und die Journalisten hatten da die Möglichkeiten, einem waschechten YouTuber, also mir, Fragen zu stellen zum Thema, ne, Politik, YouTube, Medien, wie sie als Journalisten vielleicht besser, blablabla, keine Ahnung. Ne? All diese Dinge hatten quasi freie Bahn. Da war jemand von der Welt. Und der wollte wissen, wann droppt der neue Song von Mitarbeiter? Nee, die erste Frage, die gestellt wurde, überhaupt in diesem Raum voller Journalisten, ja, war, was hat denn Ströer mit Rezos Video zu tun? Und da meine ich so, oh Gott. Also willst du mir jetzt wirklich sagen? Ganz kurz, hast du wirklich laut oh Gott gesagt? Ich glaube, ich habe ach Mann, Robert, du hättest mein Witze, Held sein können. Ich habe mehrere Witze gemacht, auf jeden Fall. Weil es, also Ich konnte nur zynisch antworten, weil ich war wirklich perplex, dass ich halt jetzt auf einem Journalisten... Werden Sie von Ihrem Verlag bezahlt? Ja, nein, dann habe ich ihm erklärt, wie Netzwerke funktionieren und wie das alles ist. Und dann fing er halt an mit so Verschwörungstheorien. Also so, aber könnte es nicht sein, dass die Netzwerke ihre Macht genutzt haben, dass sie die Reichweite haben von all ihren Accounts, um das Video nach vorne zu pushen, indem alle das Video geliked haben, die im Netzwerk sind, damit sie die CDU gemeinsam... Na, ne, könnte das nicht sein? Könnte das nicht sein? Dann meinte ich so, das ging mal zu Zeiten von Mediakraft. Könnte es sein, dass Rezo in Wirklichkeit Manuel Neuer oder Hitler ist? Der versucht, von der dunklen Seite des Mondes. Und das Ding ist, außer mir hat da keiner widersprochen. Also ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass halt in dem Raum halt alle stöhnen, aber nee. Also es war ganz schön, das war jetzt schon das zweite Event. Ich war neulich bei einem Event, von einem anderen Event von einer großen deutschen Zeitung. Und auch da ist eine von den Journalisten aufgestanden und hat sich über Rezo aufgeregt und was dem einfällt, sich hier in die Politik einzumischen und so weiter. Also da ich habe gerade echt voll das Gefühl, dass da so eine richtige Spannung im Raum ist, weil ich weiß, auf zwei Panels und bei beiden Panels waren Journalisten, die richtig komisch drauf waren zu diesem Thema. Ja, diese Narrative zu nähren ist ja sowieso eine Sache, wo du eine gute Story draus machen kannst. Dann, glaube ich, fühlen sich vielleicht auch viele Journalisten in ihrer Ehre gekränkt, dass irgendein Typ mit blauen Haaren einen besseren journalistischen Job gemacht hat oder einfach auch mehr Reichweite damit gemacht hat, als sie mit ihren Blättern. Dann ist es, glaube ich, so, du hast es ja immer wieder, dass so Verlage, große Verlage, ja, profitieren ja zum Beispiel davon, wenn die Influencer, ne, weil das ist, ja, man sagt ja, dass die Influencer-Marketing hat den Printheften oder auch dem Online-Marketing ganz viel Gelder abgezapft. Das, was jetzt wir an Geldern bekommen, bekommt die Welt zum Beispiel nicht mehr. Deswegen, ja, gilt es als, ich glaube, es gilt als offenes Geheimnis, dass die Presse oder dass die Printpresse nicht besonders gut zu sprechen ist auf die Jungen. Und ich kann das ja verstehen, aber ich glaube, man muss das an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz betonen. Ich finde Journalismus unglaublich wichtig. Ich finde das ein ganz, ganz integraler Part einer funktionierenden Demokratie. Und ich finde, also irgendwelche Fake News Rufe oder dass Medien manipuliert sind und so weiter, das finde ich immer super gefährlich und das würde ich auch in keinster Weise unterschreiben. Aber wo ich halt tatsächlich ein Problem sehe, ist in dieser Art von dem, was eigentlich gar kein Journalismus mehr ist, sondern die Art und Weise, wie man eben richtigen Journalismus heutzutage finanziert, ist, indem irgendwelche unterbezahlten Redakteure am Fließband irgendwelche dummen Artikel raushauen müssen zu Influencern oder eben halt irgendwie solche Artikel dann vielleicht auch geschrieben werden, die es halt irgendwie gar nicht verstehen. Und das finde ich halt so schade, weil das halt so ein, also ich find das auch gefährlich, weil also ja, junge Menschen sind ja gerade, also du liest halt all diese Artikel als junger Mensch und das sind ja die meiner Meinung nach auch so ein bisschen in Gefahr sind, gerade sowohl von der Politik sich nicht verstanden zu fühlen, dann kommen die Medien und ziehen über YouTube her und dann verstehen die es auch nicht. Also du fühlst dich ja jetzt gerade, finde ich, als junger Mensch in vielen Fällen nicht gewertschätzt oder ernst genommen von ganz elementaren Obrigkeiten der Demokratie, nämlich von der freien Presse und von Politikern. Und ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte jemals erzählt habe, hier oder dir, aber weißt du, dass ich bei Giga schon nach, ich glaube, nach einer Woche gefeuert werden sollte? Nee. Nee, es war so, ich kam rein, die hatten, gehörte Giga noch nicht zu Ströer, sondern war Teil der Ikona. Und der damalige Chef war BWLer, kam gerade von der Uni, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, alles irgendwie nur theoretisch gehört im Unterricht oder in Büchern gelesen. Und dann haben sie sich jemanden rangeholt, der, ne, ich war damals schon Jahre leitender Redakteur bei dem Magazin davor, und hatten mich dann so mit herangeholt für die Expertise. Und in der ersten Woche merkte ich dann schon, oh Gott, hier gibt es keine Strukturen. All das, was normalerweise so ein Magazin oder so ein Verlag ausmacht, existiert nicht. Und wir hatten dann versucht, anfänglich so uns erstmal reinzufühlen, haben erste News geschrieben, erste Artikel. Plötzlich springt die Tür auf. Der Chef kommt rein, sagt so, Leute, haltet alles an, rastet gerade mein Google Analytics aus, weil er hat quasi den ganzen Tag nur mit Google Alert, also diesen Dingern da gesessen. Da zeigt dir das Programm quasi, so ein Analyse-Tool, das zeigt dir, wenn gerade ein Keyword durch die Decke geht. In dem Fall war das Call of Duty. Und Call of Duty ist gerade gespiked weltweit oder in Deutschland, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und er sagte, Leute, wir brauchen jetzt in der nächsten Stunde 9 News zu Call of Duty. Und dann sagte ich, nein. Und er wie, nein? Und dann sind wir ins Gehege gekommen, weil ich sagte, also das geht doch nicht. Also es gibt ja keine News. Es ist ja nicht so, dass wir eine nehmen und die auf 9 strecken oder dass wir ältere Sachen. Es gibt gerade keine Call of Duty News. Warum dieses Thema gespiked ist, ist nicht klar gewesen. Aber es war so Dezember, November, in dem Zeitraum erscheint das Spiel. Aber also ich sagte, wir können ja nicht einfach Sachen erfinden, nur damit wir einfach auch Teil des SEO-Dings werden. Das war so das erste Mal, wo der nach einer Woche meinte er, hat er mir hinterher Jahre später erzählt, dass er mich da schon feuern wollte, dass sich dann aber die anderen Chefs dagegen ausgesprochen haben, dass sie es nochmal probieren wollten, weil ich dann öffentlich rebelliert habe. Und das gab es jede einzelne Woche. Also das war ein immerwährender Krieg und ich kann das super nachvollziehen. Ich sehe das auch immer wieder, wenn so angehende Journalisten, das ist, glaube ich, bei mir, der damals nur Film- oder Spieleredakteur war, was anderes. Ich bin da nicht so naiv gewesen und reingegangen und gesagt, so ich schreibe jetzt eine Aufdecker, so eine Reportage, die so die Sachen irgendwo aufdeckt. Aber wenn du als Politikjournalist oder was auch immer für einer irgendwo hinwechselst und dann mit solchen Müllartikeln oder eben, wie wir es vorhin hatten, der X-te sein muss, der auch diesen Influencer-Artikel einfach im selben Wortlaut abschreiben muss, weil dass gerade das Hype-Thema ist. So funktionieren Verlage heute. Und diese SEO-Sachen finanzieren zum Teil und leider auch große Teile der Redaktion mit. Naja, das ist das, was ich meinte. Also du brauchst das, um den guten, wichtigen Teil zu finanzieren, weil das die Sachen ist, die ja Leute klicken und teilen. Ne? Ja. Also es ist ganz gefährlich. Wir haben tatsächlich noch ein anderes Thema dazu, nämlich Axel Springer muss 110.000 Euro Strafe zahlen. Die müssten viel mehr bezahlen. Die Bild-Zeitung in dem Fall, also für Print, weil die in dem Lokalteil irgendwo in Deutschland jemanden von der städtischen Verwaltung über mehrere Tage und Wochen durch den Dreck gezogen haben. Und zwar immer mit einer fetten Story, mit seinem Gesicht, seinem Namen, seinem Arbeitsplatz, alles fett da drin. Und wir haben das vorhin mal durchgelesen, das sind ganz, also ganz üble Sachen. Also da waren Zitate drin, die können wir hier im Podcast gar nicht wiederholen. Also wirklich so. Wirklich, weil sie so schlimm, also ekelhaft. Rechtsradikal, frauenfeindlich, auf so eine Art und Weise, mit solcher Art von Schimpfwörtern, das ist, also what the fuck. Und das wurde jemand alles in den Mund gelegt. Er wäre dieser Mensch. Er wäre der Mensch gewesen. Er wäre auch Alkoholiker, betrunken. Also er würde seine Kollegen in diesem Wortlaut beschimpfen. Er könne gar nicht aufrecht stehen bei der Arbeit, weil er dauerbetrunken sei. Aber jedes dieser Dinge war eine einzelne Story. Also ne, Tag 1 ist es krasser Sexist. Tag 2, er mobbt alle. Tag 3, er ist richtig besoffen und torkelt durch die Arbeit. Tag 4, jetzt ist er auch noch ein Rassist. Ja. Ne, also durch die Bank einfach diesen Mann fertig gemacht. So, jetzt würde man natürlich meinen, dass das bedeutet, dass sie auch da krass recherchiert haben. Weil solche Anschuldigungen sind ja nicht Sachen, die man einfach nur in den Raum werfen würde. Gerade weil das auch so viele unterschiedliche Dinge sind. Das müsste ja der schlimmste Mensch der Welt sein, der all diese Dinge gleichzeitig irgendwie erfüllt. Also das ist schon ein krasser Zufall irgendwie, dass jemand ein so schlimmer Mensch ist. Und dann ist er auch noch Alkoholiker und auch noch Rassist und mobbt auch noch. Und das wurde dann zufällig auch genau mit direkten Zitaten alles so dokumentiert, dass man das perfekt in der Zeitung wiedergeben kann. Da muss ja wirklich viel Recherche reingeflossen sein. Also es stellte sich raus, es ist tatsächlich nur eine Quelle. Ex-Mitarbeiterin ist die Quelle, die wohl Beef mit ihm hatte. Und weil sie entlassen wurde, glaube ich, oder? Ja, oder, ne, also ich glaube, das war irgendwie die News, aber sie hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf den und ist dann halt damals zur Bild-Zeitung gegangen und die Bild-Zeitung hat das halt verifizieren wollen, indem sie einmal versucht hat, zu ihm hinzugehen, während er selber im Urlaub war, was sie wohl wussten, wurde ihnen vorgeworfen vor Gericht. Haben geklingelt, war nicht da, okay, veröffentlichen wir die Story ohne Kommentar, weil er hat sich ja nicht dazu geäußert, also muss es stimmen. Also auch keinen weiteren Mitarbeiter oder irgendjemanden irgendwie befragt anscheinend. 110.000 Euro Strafe dafür, dass sie diesen Mann wirklich, also auch in seiner Stadt, in seinem Ort und bei allen Leuten, die ihn kennen, auf übelste, also wirklich schlimmer kannst du jemanden gar nicht denunzieren, als ihm, so, der Typ ist nicht nur der frauenfeindlichste Sexist aller Zeiten, er ist außerdem rassistisch, er könnte auch noch Influencer alle, sein. Ekel war auch noch das Ding, ne? Da war so Dinge, dass er dann irgendwie davon erzählt, dass er sich in die Hose scheißt und überall hinkotzt und richtig stinkt und Frauen ins Gesicht gerülpst hat und dann sie gebeten hat, an seinen Rülpsern zu riechen und keine Ahnung. Wirklich, das klingt ja nach den Zuständen hier im Büro. Ja. Ja. Und da schreibt keiner Artikel drüber. Ja, aber ich finde, also ich muss tatsächlich sagen, 110.000 Euro ist dafür, dass du eine wochenlange Schmutzkampagne in dieser Zeitung inszenierst, dann wissentlich den journalistischen Ethos verletzt und den ja wohl offenbar auch mit Klarnamen und Bild veröffentlicht hast. Also, das fehlt ja auch, ja. Also das ist 110, das ist ja, da hätte ich gedacht, da kommt mehr. Aber in Amerika hätte wahrscheinlich die Bild echt schließen können danach, so, weil da wären ja Millionenbeträge für solche Nummern. Ja, wenn man das mal vergleicht, ja, mit anderen, ja klar, in Amerika gibt es aber auch. Da sippst du einmal an einem heißen Kaffee und dann muss das Unternehmen gleich 95 Millionen Euro Dollar bezahlen. Ja, das war's mit Ebert. Komm, wir haben noch, also wenn wir jetzt schon, wir haben einen richtigen Run. Wir können heute switchen wir wirklich durch die Themen durch, ohne groß zu grätschen. Wenn wir schon bei Frauenfeinden sind, reden wir doch über unseren liebsten Superstar-Influencer Tanzverbot. Wir haben vorhin ein Video geguckt, das fanden wir beide wirklich, wirklich lustig. Das ist einfach richtig gut. Es fängt an mit Tanzverbot, der da sitzt. Wir wissen es nicht, ob er Schweiß oder Tränen ist. Er sagt so, ja Leute, wundert euch nicht, ich habe nicht geweint, ich habe nur gegähnt. Und erwähnt das so und ich dachte, jeder andere. Ich wollte jetzt aber trotzdem das Video drehen und hab. Jeder andere hätte doch einfach sich. Okay. Hätte einfach einen neuen Take gemacht. Und dann 4 Minuten 50 geht dieses Video. In diesen 4 Minuten 50 klingelt es plötzlich an der Tür und Tanzverbot steht auf, geht zur Tür und ich, als ich das guckte, dachte ich, du hast auf Stopp gedrückt. Aber nein, der kommt einfach 20 Minuten nicht mehr wieder. Nee, zwei Minuten, ja. Setzt sich hin und redet dann weiter. So. Ja, also in dem 4-Minuten-Video ist er 2 Minuten lang nicht da. Genau. Wir haben dieses Video deswegen gucken müssen, weil er darin irgendwie darüber redet, dass er von Twitch gebannt wurde. Stellte sich raus, ein anderes Video, weil er wurde schon mal von Twitch gebannt. Weil er da jemanden live beleidigt hat, irgendwie in einem McDonald's. Genau. Und hat die wüst beschimpft, irgendeine McDonald's-Mitarbeiterin. Jetzt geht es aber um den Fall, wo sich Tanzverbot gedacht hat, er postet mal, er sagt bei Twitch mal wieder so einen richtigen Real-Life-Advice für alle jungen, heranwachsenden Männer, die mit ihrer toxischen Maskulinität noch nicht genug ausgereizt sind. Wie wäre das eigentlich, wenn man sagt, Frauen, die Kleider tragen und kurze Hotpants, da hätten wir Männer jedes Recht, sie sexuell zu belästigen. Ja. Das hat er so wortwörtlich gesagt. Und dann hat sich Twitch gesagt, warte mal, nee, jetzt bist du gebannt. Ich glaube, für 2 Wochen oder länger. Ja, ich glaube, für 2 Wochen, ja. Also auch nicht, auch, ne, also 2 Wochen nur, da haben sich wieder Leute aufgeregt, dass es nicht genug ist. Interessanterweise. Ist es auch nicht. Ich finde, da hat jemand eine wirklich große Community und der sagt denen sowas. Also. Ja, also interessanterweise unter dem Tweet haben die meisten Leute, ich schätze mal, das waren auch viele seiner Follower, ihn tatsächlich dafür auch kritisiert und haben gesagt, wie kannst du denn sowas sagen? Der Bann ist gerechtfertigt. Und er hat sich dann danach auch nochmal davon distanziert mit irgendwie einem mit dem Tweet, so, also der auch irgendwie mehr, glaube ich, mehr ironisch Provokation als so. Ich distanziere mich von jeder Form. Von jeder Lebensform, die ich beleidigt haben könnte, außer Nutztiere, die esse ich lieber. Ja, genau, sowas. Also das ist mal wieder los mit Tanzverbot diese Woche. Er hat auch seinen Führerschein. Und er hat seinen. Also er hat ihn noch nicht verloren, aber er wurde mit 20 drüber geblitzt in der Ortschaft. Ich glaube, 21 ist die Grenze, genau. Und jetzt hat er Angst, dass er den Führerschein abgeben muss. Er redet schon davon, dass sein Leben nun beendet sei, weil er hätte, ich habe mir das Video tatsächlich auch angeguckt, er spricht davon, dass er so viel Lebensfreude getankt hat, seit er dieses Auto hat, weil er ist halt ein dicker Gamer, der nur in der Wohnung sitzt und war jetzt froh, dass er endlich mal rauskam und hat jetzt Angst, dass er wieder nur in der Wohnung sitzt. Das sagt er so, also das habe ich jetzt ihm nicht in den Mund gelegt, sondern das sagt er so. Und dieses Auto hat quasi für ganz viel Lebensfreude in ihm gesorgt. Und er konnte ja mit Was ist das denn für ein Auto? Er ist auch mal rausgekommen. Ich weiß es nicht, das hat er sich gekauft. Also, und er ist mal rausgekommen und konnte ja die McDonald's-Mitarbeiter auch mal vor Ort beleidigen. Ja, du musst halt nicht auf die Social-Media-Seite gehen und die da zutexten, sondern kannst halt direkt hinfahren und sagen, du Fotze, das hat er dir ja, glaube ich, so, das hat er im Livestream auch gesagt zu ihr. Und da wurde er da das erste Mal für gebannt. Ja. Social-Media-Manager übrigens, die reagieren auf Leute, die ihn schreiben, ist ein anderes Thema. Ja, und zwar Nesquik hat diese Woche einen kleinen Rückschlag erlitten, nämlich hat der Ökotest festgestellt, dass das nicht einfach nur in diesem Kakao viel zu viel Zucker drin ist, um in irgendeiner Form noch gesund zu sein. Nein, da sind wohl auch Mineralölreste. Und Mäusefallen drin. Also irgendwelche Mineralöl-Sachen. Irgendwie schmeckt es komisch. Und die sind wohl so schädlich, dass es wohl bei Tierversuchen zu Organversagen geführt hat oder irgendwie sowas. Ölbohrinseln. Kommt der Kakao raus anscheinend. Ich weiß es nicht. Also aber anscheinend ist es nicht gerade gesundheitlich unbedenklich. Das ist zumindest das Fazit, ohne da jetzt in Details zu gehen. Das fand eine Mitarbeiterin bei Nesquik im Social-Media-Team, die sieht das anders. Die hat nämlich dann auf Leute, die das gepostet haben und da kritisch nachgefragt haben bei Nesquik, hat sie gepostet. Das fand ich auch so faszinierend, wie so mit dem offiziellen Nesquik-Account reagieren, hat sie vergessen, sich umzuloggen oder was? Also, ich kann das Testergebnis von dem Ökotestartikel nicht ich sehe den kritisch. Nesquik ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Ich trinke Nesquik seit meiner Kindheit und habe nach dem Bericht mit dem zuständigen Kollegen gesprochen, bis ich selbst überzeugt war, dass alles okay ist. Ja. Also, ist ja so. Ganz kurz hier, jemand hat gerade uns an @mafia geschrieben, erschießen wir wirklich Leute? Nö. Okay, dann ist ja alles gut. Aber ich stelle mir das wirklich so vor. Die sitzt da in ihrem Büro, kommt so ein Artikel rein, Nesquik tötet Leute oder tötet kleine Tiere. Und sie so, oh Gott, ich trinke das den ganzen Tag und ich arbeite hier. Hans Müller aus der Produktabteilung, kannst du mal kurz sagen, ist das ungefährlich? Ach ja, ist es. Ja, okay, gut, dann gehe ich mal kurz auf Social Media und poste das. Ja. Also, hä? Dementsprechend hat sie, also das, ich glaube, das ganze Nesquik oder Nestle? Nee, Nestle. Zu wem gehören die? Nestle, ja, ja. Die haben überall so reagiert. Also es gab mehrere dieser Antworten, die so im Social Media-Bereich irgendwie weitergereicht wurden. Das ist ganz, also da hat sich wieder eine. Ich habe mit dem zuständigen Kollegen gesprochen, bis ich selbst überzeugt war. Die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Auch da wieder. Wieso geht man mit Kritik auf so eine Art um? Also ja. Das verstehe ich nicht. Warum gibt es da nicht eine Firmenansage von oben, die sagt so, jetzt ist mal Funkstille, bis wir irgendwas formuliert haben, bis wir irgendwie einen saudi-arabischen Prinzen gefunden haben, der sagt so, nee, sonst hätte ich ja schon längst Nesquik aufgekauft, Leute. Um die letzten Ressourcen der Erde aus eurem, Mineralöl. Aus eurem Kakao abzugraben. Also du musst glaube ich, in den Zeiten von Social Media musst du als Unternehmen oder auch als Politiker sehr schnell reagieren. Und das, finde ich, sorgt vielleicht auch in dir, oder die Leute haben zumindest das Gefühl, dass sie das müssten. Und das sorgt halt zu so überschnellen Reaktionen, wo Leute halt Bullshit posten. Aber solche Firmen haben doch Krisenmanager zum Teil. Auf jeden Fall hat Nestle Krisenmanager. Ich glaube, Nestle besteht wahrscheinlich so 50% aus Krisenmanagern. Wahrscheinlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, keine Ahnung. Als Unternehmen oder als Social Media Manager, es geht ja nur noch hinten los, weil alle regen sich dann drüber auf. Also wie kann man denn sowas posten und denken so, das werden die Leute bestimmt super finden. Ich finde, es gab aber, wir können diesen ganzen Social Media Reigen mit einer positiven Sache beenden. Es hat nämlich einen Vorfall auf Facebook, der gezeigt hat, wie man Facebook richtig nutzt. Ja. In Pakistan hat in einem Vorort oder in einem Dorf in Pakistan, so eine Gemeinde, örtliches Parlament oder sowas, die haben eine ihrer Sitzungen live gestreamt über Facebook Live. Und irgendjemand oder die Technik selbst oder man weiß es nicht, hat den Katzenfilter eingestellt und es zirkulieren im Internet überall diese Bilder von den pakistanischen Großleuten, den Ministern, was auch immer das da für Leute sind, mit Katzenöhrchen und Schnurrhaaren an der Nase, ganz hervorragend. Was hat funktioniert? Also ich glaube, wir sollten einfach vielleicht Bundestagsdebatten einfach die ganze Zeit streamen mit irgendwelchen Hundefiltern von Snapchat oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass das bei Facebook gibt, dass du Katzenfilter auch im Livestream alles machen live. Und dass das keiner testet wieder. Das ist so lustig. Sehr schön. Also passiert. Da, wenn ihr, das wäre für Nesquik zum Beispiel eine schöne Sache gewesen. Ja. Einfach einen Livestream starten und dann Katzenöhrchen ranmachen. Ja, da ist Mineralöl drin. Und dann sagt die Mutter zu Hause, oh, guck mal, Katzenöhrchen. Ja. Ja, einer, alles einer, wird gut. Einer, der keine Instagram-Filter ausprobiert hat, aber auch gedacht hat, ich lasse mein Instagram-Feed komplett clean. Ich kennzeichne zum Beispiel auch meine Werbung nicht durch so ein hässliches Hashtag-Werbung in der Ecke oder sowas. Das wäre eklig, ich benutze einfach gar nichts. Das ist Haftbefehl. Haftbefehl ist jetzt auch Influencer geworden, hat sich, oder macht das wahrscheinlich schon länger, aber jetzt ist es mir gerade in die Timeline gespült worden. Haftbefehl hat gedacht, weißt du, was so richtig Gangster ist? Zähne-Bleaching. Zähne-Bleaching, es gibt nichts. Was mehr. Jetzt, wenn du so zum Drive-By-Shooting fährst, dann möchtest du im Rückspiegel auch sehen, dass deine Zähne schön leuchten. Es ist einfach Babbo, wenn die Zähne glänzen, und deswegen hat er gut Werbung gemacht für Zähne-Bleaching. Das ist so ein Gerät, man sieht damit dann auch richtig dumm aus. Ne? Das ist so ein blaues Teil, was man sich so in den Mund schiebt. Man ist da so ein Schaum und dann kommt da so ein ultraviolettes Licht oder irgendwie sowas. Also es leuchtet dann so leicht bläulich, so schwarzlichtmäßig. Ich wollte mir sowas tatsächlich auch mal holen, weil ich mal testen wollte, wie das tatsächlich funktioniert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Dinger ganz nützlich sind. Aber bei ihm wirkt es jetzt so ein bisschen fehlplatziert. Das dachte sich, glaube ich. Mit dem Rabattcode HAFT kannst du jetzt Weil das Ding ist, es ist halt ein 1:1 so ein Post, wie du den vielleicht bei Bibi sehen würdest. So, hey, ich probiere hier gerade die neue Zähne-Bleaching, hab mir gedacht, voll geil, das kann das und das, das passiert auf natürlichen Materialien und da ist auch Kokos drin und so. Und das Geile ist, anscheinend hat ihm das auch niemand zugetraut, war so mein Gefühl. Oder irgendjemand stand zumindest hinter der Kamera, irgendeine Frauenstimme. Und er fragt dann immer, guckt immer so Fragen hinter die Kamera, das ist ja auf Naturbasis, oder? Ja, es ist auf Naturbasis, es ist gesund, was da drin? Kokos. Kokos ist da drin. Und dann immer so eine Frauenstimme, die hat aus dem Hintergrund so die Fakten reinruft. Ja, Hafti, ja. Also für mich, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass das seine Frau war, die ob das auch nutzt oder so. Befehl nennen. Aber es wirkte so, als würde die Managerin oder vielleicht sogar die zuständige Marketingfrau hinter der Kamera sitzen und ihm nochmal so die Fakten zurufen, weil er nicht in der Lage war, sich das für die 3-Minuten-Story irgendwie zu merken. Und das Beste daran ist ja nicht nichts davon war gekennzeichnet. Nee, gar nicht. Komplett nicht als Werbung gekennzeichnet. Das ist also, das finde ich immer krass, dass auch Sportler und wie sie alle heißen, ich glaube, die haben mittlerweile Manager, die auf Zack sind, weil das war bei den Fußballern ja früher immer ein ganz großes Thema, dass die auch nie irgendwas als Werbung gekennzeichnet haben. Und hier ist es jetzt bei den Hip-Hopern offenbar noch nicht angekommen. Aber es ist tatsächlich angekommen. Also die ganzen Fußballer und auch die ganzen Rapper, die sind gerade riesig im Influencer-Marketing-Game. Mhm. Also inzwischen ist es tatsächlich so, dass ganz viele Marken, sie sind natürlich auch super teuer, aber sie haben natürlich auch eine viel breitere Zielgruppe. Ne? Universal hatte doch mit der 187er Straßenbande für Wir. Genau. Hatten die was gemacht, Bilder gepostet, genau, also mit Jizzes und so. Genau, also inzwischen ist es voll in mit irgendwelchen Rappern und so weiter das zu machen, weil du erreichst damit natürlich auch vielleicht sogar noch eine breitere Zielgruppe als jetzt mit YouTubern, zumindest mit Sportlern, also weil den Instagram-Account vom Sportler, den liked vielleicht sogar auch der 40-jährige Karl-Heinz bis runter zum 12-jährigen Tommy, der seinen Lieblingsfußballstar liked. Und du erreichst natürlich dann auch vielleicht mehr Leute, wenn du da dann deine Zähne-Bleaching-Sachen machst. Oder bei Haftbefehl erreichst du vielleicht auch Leute, die jetzt gar kein YouTube gucken. Ne? Ja. Ich hätte eine schöne Werbung für den hier, die Creme für, damit die dritten Zähne haften, das ist doch so Haftcreme. Der Haftbefehl für deine dritten. Bestelle jetzt Haftbefehl, dritte Creme. Super. Das wär's doch. Ja, finde ich gut. Ich sollte Influencer-Marketing mit dem, geben. Mit dem Code Haft geht's. Haben wir noch was? Wir haben noch eine Sache, und zwar Avengers Endgame kommt wieder ins Kino. Das ist die letzte News des Tages. Die haben es nicht geschafft, Avatar zu schlagen als erfolgreichster Film. Also haben sie sich gedacht, Leute, wie schaffen wir es, mehr Geld zu machen, indem wir einfach den Film nochmal ins Kino bringen, aber damit sich Leute natürlich auch nochmal die zig Euro leisten, um da nochmal reinzugehen, bieten wir ihnen neue Szenen. Ja. Und diese neuen Szenen, da denken sich jetzt ganz viele, oh, das ist das, was normalerweise als Director's Cut auf der DVD landet. Das finde ich richtig geil. Ja, Director's Cut, ja wäre super. Es gibt wohl zwei neue Szenen hinten in den After-Credits. Also es wird diesmal, ne, weil ganz viele, wer den Film noch nicht gesehen hat, der wird jetzt von uns gespoilert. Es gibt keine After-Credits-Szene im Film. Das ist ja nicht spannend. Wirklich ein Spoiler. Es ist eher ein Spoiler für die Leute, die sitzen bleiben und sich überraschen lassen wollen von der Enttäuschung. Ja, genau. Es ist so ein Standard ja mittlerweile geworden, dass es dann nach den Credits nochmal so eine Szene gibt. Das war hier nicht so. Und das wollen sie jetzt ändern. Und ich habe dazu einen Artikel gelesen von den Regisseuren, die gesagt haben, das war eine bewusste, kreative Entscheidung. Wir wollten keine After-Credits-Szene, weil für uns mit diesem Film ein Kapitel abgeschlossen ist und wir kein weiteres Ding anteasern wollten, weil das ist ein Ende, heißt ja auch Endgame. Und deswegen wollten wir jetzt nicht schon mit dem, ach guck mal, jetzt kommt Spider-Man Far From Home nächste Woche. Und das wird jetzt aber über den Haufen geschmissen für Cash. Man muss der Fairness halber sagen, also ich verstehe natürlich den Ansatz, sich als erfolgreichsten Film aller Zeiten zu proklamieren. Natürlich würde ich auch machen. Das macht natürlich Sinn. Und der Film ist ja auch wirklich gut, er hat es verdient. Sie sind 50 Millionen vor Avatar hingeblieben. Also jetzt dieses Wochenende haben sie so viel eingespielt, dass so 40, 50 Millionen US-Dollar fehlen. Die kriegen sie aber nicht mehr auf normalem Wege. Nun muss man dazu sagen, der Fairness halber auch, Titanic und auch Avatar wurden beide nochmal re-released. Titanic sogar zweimal nochmal als 3D-Film. Und auch diese Einnahmen landen dann auf dem Gesamtkonto von Titanic. Und was man auch dazu sagen muss, die liegen ein bisschen zurück. Das heißt, da ist noch Inflation, spielt da auch noch mit rein. Genau. Das heißt, eigentlich haben die sogar mehr eingenommen. Ja, aber es gibt ja auch inflationsbereinigte Listen, aber die werden nicht genommen, um solche Standards zu errechnen. Bei Avatar war es so, das kam auch ein halbes Jahr später nochmal eine neue Version. Und die war aber, das war schon dieser Special Cut, wo dann wirklich im Film auch neue Szenen drin waren. Man muss dazu sagen, das war totaler Crap. Es hat keiner gebraucht. Der Film war auch so okay. Da brauchst du nicht nochmal 20 Minuten mehr. Ich finde es gut, dass sie jetzt auch sagen, wir schneiden jetzt nicht in aller Eile nochmal was zusammen, weil das soll jetzt schon nächste oder übernächste Woche passieren. Ach so. Ja, das soll ganz schnell jetzt reinkommen in die Kinos. Wollen sie es nochmal nachrutschen lassen? Wird wahrscheinlich jetzt Anfang Juli der Fall sein. Aber ich würde mir den Film tatsächlich gerne noch ein zweites Mal angucken. Ich habe ihn erst einmal gesehen. Du hast ihn ja sogar schon mehrfach gesehen. Ich habe ihn schon zweimal gesehen, ja. Und ich würde ihn gerne noch mal sehen. Jetzt vielleicht nicht so schnell noch mal, aber die Gelegenheit, ihn noch mal im Kino zu gucken, auch Monate später, ist eigentlich schon ganz cool. Jetzt gerade ist es aber super heiß Und, Im Kino ist es kühl. Im Kino ist es kühl, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal Avatar angucken würde wegen Avengers angucken würde wegen zwei neuen Endcredit-Szenen. Nee. Dann vielleicht dann doch eher auf DVD, obwohl es im Kino halt schon geiler ist. Ne? Also, ja, also diese Kinoerfahrung für Avengers, die kriegst du halt auch nur einmal. Du kannst den Film wahrscheinlich danach, es sei denn, es gibt noch einen Re-Release, nie wieder im Kino sehen. Also, wenn du ihn nochmal gucken würdest, dann lieber jetzt und mit neuen Szenen. Also, wahrscheinlich spätestens in Phase 4, 5 oder 6 kannst du dir dann die Avatar. So ein fünf Wochen langer Marathon, du gehst nicht aus dem Kino raus, alle 700 Marvel-Filme. Es gab doch mal, ich glaube, die Gina von Robert Hofmann, haben wir wieder mal erwähnt, die hat mal einen Harry Potter-Marathon sich, glaube ich, gegeben. Aber Harry Potter ist ja noch machbar. Das ist ungefähr ein Viertel von den Filmen, die das. Ich hätte jetzt vom Avengers. Aber ich glaub, es gab tatsächlich so ein Ding, gab es das nicht? Wo Leute irgendwie Geld bekommen haben, wenn sie es schaffen, alle Marvel-Filme am Stück zu gucken oder irgendwie sowas. War das nicht so ein Publicity-Stunt? Das wäre die Hölle. Ja. Allein die Ant-Man-Filme nochmal zu ertragen. Hilfe. Ja, das war's mit Tim für diese Woche. Und jetzt kommt das lang ersehnte Outro. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.